Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله Nachdem er im Knast war und Prügel bekommen hat und die haben Fatwa über ihn gegeben, ein anderer Khalifa hat den Khalifa gestürzt und ist auf den Thron gekommen. Das erste, was er gemacht hat, hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah aus dem Knast geholt. Und hat alle Ulema versammelt, alle Feinde von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ha? Und er hat sich die angeschaut und hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah genommen und die anderen waren Haras. Er hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah privat genommen, in den privaten, also Raum. Residenz. Ihr sagt, schau, was denkst du über die? Ich sag, ja, das sind Ulema. Wir haben keine besseren als die. Ich sag, schau, Fatwa. Der hat gesagt, du bist Kafir. Der hat gesagt, du musst getötet werden. Der hat gesagt, du stiftest Unruhe auf der Welt. Schau, was die machen. Die sagen, du bist Mubtadiya. Du sagst, dein Glaube ist nicht richtig, deine Akhida ist batil. Schau, was die Fatwa will. Sheikh al-Islam in dem sagt, ich habe sofort gewusst, er will, dass ich Fatwa mache, dass er sie fertig macht. Warum? Weil sie waren einmal mit ihm schon. Er war schon einmal Khalifa. Aber der Khalifa, den er gestürzt hat, hat mit Hilfe von diesen Ulemaen die haben ihn verlassen. Als dieser Khalifa geworden ist, sie haben ihn verlassen, haben den genommen. Und dann, als der wieder stark geworden ist, hat eine Gruppe um sich gesammelt, hat den angegriffen, hat ihn gestürzt. Und der ist wieder Khalifa geworden. Und dann wollte er sich an die Ulema rächen. Und wie macht er das? Hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gerufen. Dass sie in Fatwa unterschreibt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, ich habe sofort gewusst, er will sich an die rächen. لا تفشبلوا سأحيا سرمديا وأمام الظلم إعصارا عتيا أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبيا يوم يتذكر الإنسان وأن له ذكرى An dem Tag wird sich der Mensch erinnern. Aber was wird ihm die Erinnerung nützen? Und er wird sagen, wir haben Schirk gemacht. Aber er wird sich nicht entschuldigen können, um zu sagen, ja, unsere Väter haben auch Schirk gemacht. Weil der hat gegen sich bezeugt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا Und wir haben kein Volk. Wir haben niemanden bestraft, bis wir nicht einen Propheten geschickt haben. Was sagt Muhammad s.a.w.? لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن إلا دخل النار Über mich wird kein Jude und kein Christ hören und danach nicht glauben, dass er am Ende nicht in Jahannam landet. Nur hören! Es gibt Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, er sagt, er ist ein Prophet, er ist von Gott gekommen, er hat mit sich das heilige Buch Koran, er bezeugt, dass die früheren Propheten alle Propheten sind und seine Brüder und Isa alaihi salam Allahs Sklave und Knecht ist, genau wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er braucht nicht glauben, er kommt in die Hölle. Allahs. Und das gilt nicht nur für Juden und Christen, für alle. كتابي منهما قد سرت في دربي عليا. شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا. شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا. طافح الكيل طافح الكيل استحديد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. Wir haben letztens mit Allahs tabaraka wa ta'ala Hilfe mit dem Ders begonnen, wie helfen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben in unserem Ders, also Nukta Mabda'iyya, also der Anfangspunkt, von dem wir begonnen haben, war die Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: In tansuru Allah yansurkum. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala hilft, dann wird er euch helfen. Wir haben einige Voraussetzungen erwähnt, die wir erfüllen müssen, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, damit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe kommt. Es ist wie bei einer Dua. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala etwas bietest, für diese Dua, damit Allah subhanahu wa ta'ala deine Bitte erhört, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musst, damit Allah subhanahu wa ta'ala deiner Dua entgegenkommt. Weil, wie ihr wisst, ein Mensch kommt, sein Essen ist haram, sein Trinken ist haram, seine Bekleidung ist haram. Wie wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Gebete erhören? Nein, wird er nicht. Deswegen gibt es besondere Schrut, damit Allah subhanahu wa ta'ala seine Dua erhört. Genauso auch bei der Sache, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Als erstes, also der erste Punkt, den wir damals erwähnt haben, war der richtige Glauben, dass der Insan richtig den Tauhid versteht und Allah subhanahu wa ta'ala alle Arten von Ibadah subhanahu wa ta'ala gibt und schenkt, weil nur ihm subhanahu wa ta'ala gehört die Ibadah. Wie ihr wisst, das Schlechte, die Sünden, gab es auch vor dem Islam. All das, was die Kuffar vor dem Islam, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht haben, wurde als schlecht erklärt. Schirk war immer schlecht, vor dem Islam und im Islam. Und alle anderen schlechten Sachen waren schlecht, auch vor dem Islam. Nur der Mensch, der sie gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala, weil er so gnädig ist, wollte ihn nicht bestrafen. Er wollte ihn nicht bestrafen, erst nachdem er ihm den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt hat. Obwohl sie die Strafe verdient haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte sie nicht bestrafen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Kuffar: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَا وَآتَوا الزَّكَا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Wenn sie Tauba machen, also Allah subhanahu wa ta'ala redet über die Mushrikin, über die Kuffar, er redet nicht über die Muslime. Er sagt, wenn sie Tauba machen, also wenn sie Reue zeigen für das, was sie gemacht haben, als erstes. wenn das nur, wenn nur Tauba wäre, dann würden wir sagen, halas, er hat gesagt, ich mache Tauba, halas, ich sage mich los von dem Kufr, den ich früher war, jetzt bin ich Muslim. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala gleich nach der Tauba, fakhallu sabilahum, lasst sie. Nein. Wa aqamu salah wa atu zakah. Wenn sie das Gebet verrichten und Zakah zahlen, erst dann sind sie geschützt. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wie er sagte, wie sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, mir wurde befohlen, dass ich umirtu an uqatil an-nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mir wurde befohlen, dass ich gegen die Menschheit, alle Menschen, kämpfe, bis sie nicht bezeugen, dass es keinen gibt, der würdig ist, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass sie bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Sklave, Allahs Knecht und sein letzter Prophet ist. Und bis sie beten und bis sie Zakat geben. Diese zwei Sachen kann man nicht trennen. Und das Gebet, wie ihr wisst, Iman ist die Tat. Der Glauben ist die Tat. Ohne Tat gibt es keinen Glauben. Und Aslu, also der Grundsatz des Glaubens in den Taten, also wie ihr wisst, wenn wir sagen, der Glauben ist die Tat, dann meinen wir entweder die Tat des Körpers oder die Tat des Herzens. Aber die Tat des Körpers, Grundsatz von dem ist das Gebet. Nach der Shahada ist nur der entschuldigt, der nicht weiß, dass er verpflichtet ist zu beten. Nur er ist entschuldigt. Jeder andere ist nicht entschuldigt. Jeder andere, der nach der Shahada nicht betet, er hat keine Taten. Und der keine Taten hat, er hat auch keinen Iman. Wenn du sagen willst, dieser Mensch ist ein guter Mu'min, er ist ein guter Gläubiger, wirst du sagen, sein Herz ist gut? Du kannst ja nicht in sein Herz reinschauen. Sondern du sagst was? Er hat viele Taten. Und das ist das, was zählt. Wenn du sagst, er hat viele Taten, er tut viel, viele gute Taten, dann kannst du sagen, er ist ein guter Mu'min. Weil nach den Taten wird der Iman was? Ja, mit den Taten wird er stärker sowieso. Aber die Taten selber, das ist der Iman. Es ist falsch, wenn einer sagt, er hat den Glauben im Herzen, aber er hat keine Taten. Er ist ein Ungläubiger. Wenn er keine Taten hat, er ist kein Muslim. Es gibt kein Khilaf bei Ahli Sunnah wal Jama'ah. Bei Ahli Sunnah, wie Imam al-Bukhari sagte, ich habe tausend Gelehrte getroffen. Tausende von Ulema habe ich getroffen. Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten bei denen, dass der Iman Qawlun wa Amal ist. Die Aussage, also mit der Zunge, mit den Wörtern und mit den Taten. Das ist Iman. Ohne diese zwei ist er kein Muslim. Und viele Menschen haben das Problem. Er sagt, ich bin Muslim, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Was glaubst du? An was glaubst du? Wo sind deine Taten? Wallahi, ich sage euch etwas. Wenn ihr diese Qaida, die wir immer erwähnen, und wir werden sie immer erwähnen, in jedem unseren Ders, ich will, dass sich diese Qaida, nicht Al-Qaida, dass sich diese Qaida, diese Regel, dass sie sich fest bei euch, wie sagt man das, einbrennt, einritzt, wie auch immer. Al-Amr jekte die Wujub. Der Befehl zieht mit sich die Pflicht. Befehl bedeutet Pflicht. Wer das versteht, er hat den Islam verstanden. Das, was Allah dir befehlt, dass du machst. Und das, was der Prophet dir befehlt, dass du machst. Wenn du das als Wajib annimmst, du hast den Islam verstanden. Aber wenn du jede Sache selber, wie sagt man das, versucht zu erklären und sagst, ja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, mach das, aber das ist nicht Wajib, das ist, und dann verdrehen und verdrehen und verdrehen, bis du die ganze Religion verdrehst. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat dir befohlen, mach das. Wenn du es machst, du kannst nichts falsch machen. Aber wenn du versuchst, deinem Verstand freien Lauf zu geben, wirst du irre gehen. Zwei Sachen haben wir voriges Mal erwähnt. Wir haben gesagt, die richtige Akhida an erster Stelle. Dann haben wir gesagt, Iqamatu Salah wa Ita'u Zakah. Diese zwei Sachen kann man nicht trennen. Dann haben wir noch erwähnt, Al-Amr bi-Maruf wa Nahyan al-Munkar. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala die vorigen Völker und Menschen, die früher gelebt haben, er hat sie, wegen welcher Sache hat er sie zerstört? Tabaraka wa ta'ala. Weil sie, wenn sie Sünden gemacht haben, haben sie sich nicht gegenseitig die schlechten Taten verbietet oder verboten. Wie sagt man das? Verboten, ne? Wie? Verboten. Verboten. Sie haben nicht gegenseitig gesagt, mach das nicht. Ittaqillah, mach das nicht. Das darfst du nicht machen. Eine Jama'a, in der es sowas nicht gibt, ist nicht wert. Es gibt keinen Wert bei dieser Jama'a. Eine Jama'a ist nur dann wert, wenn du neben dir einen Bruder hast, der deine Schwächen und deine... deine Schwächen und deine... Fehler. Deine Fehler ausbessert. Er ist immer da. Dich auszubessern, dich auszurichten. Wie ein alter Jidar, kennst du kein Jidar? Wand, wie eine alte Wand, die immer versucht sich, also sie will umstürzen, er ist immer da, tut sie schön richten. So einen Bruder brauchst du. Der dir immer kommt und sagt, Wallahi Bruder, das was du machst, ist, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hat das verboten, Allah Ta'ala hat das verboten, das darfst du nicht machen. Und du sagst, Ahlan wa sahlan. Und wenn du sagst, Ingele, so wie es die Saudis sagen, oder so machen Abgang, alles, dann handelt es sich um eine Person, die sich nicht um Allah subhanahu wa ta'ala kümmert und um sein Allah ta'ala Befehle. Aber wenn er sagt, Barakallahu fik, sowas brauche ich, subhanallah. Und wallahi, sowas brauchen wir. Brüder, der dir also nicht schmeichelt, sondern er sagt dir, und natürlich nicht, um dich zu erniedrigen. Weil Imam Shafi, rahimahullah ta'ala, sagt, wer seinen Bruder vor anderen Menschen yani yansahu, Ratschläge gibt. Wer seinen Bruder vor anderen Menschen Ratschläge geben möchte, er erniedrigt ihn damit. Genau. Und es ist nicht erlaubt. Wenn du, entweder du gibst allen Ratschläge, wie Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht hat. Er stellte sich vor den Menschen, er hat nie zu einer Person. Manche heute, diese Verrückten, wollen heute was machen? Ihr wisst, wen ich meine. Sie wollen heute Schimpfen erlauben und Beleidigen erlauben und sagen, das ist eine Art von unserer Lossagung von den Muschrikin. Und erlauben sich Wörter, die Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nie gesagt hat. Du Hund, du Köter, du... Ganz, das ist gar nicht, was ich jetzt sage. Ganz schlimme Wörter. Wallahi, du sagst dir, Hasbunallah wa ni'mal Wakil. Aber Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hat nie einzeln zu einer Person gesagt, du bist so oder du, sondern er ist gekommen und gesagt, wer so und so macht, ist wie ein Hund, der sein eigenes Erbrochenes ist, zum Beispiel. Oder wer so und so macht, ist wie einer, der so und so ist. Wer sich mit seinem Vater wichtig macht und sein Vater ist Muschrik, er soll das und das machen. Allgemein. Aber er hat nie zu einer Person vor den allen Menschen ihn zu erniedrigen. Du bist so. Bis Enes radiallahu anhu sagte, ich habe 10 Jahre lang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gedient. Ich habe nie eine zärtere Hand gesehen als seine. Aber inshallah ta'ala, wir werden, wenn wir wieder diese Durus machen, werden wir über diese Eigenschaften inshallah ta'ala reden. Dass wir nicht vom Thema ablenken. Haben wir 3 Punkte oder 2 Punkte letztens erwähnt? Ja? 3? Taib. Der Scheich sagt hier, der 4. Punkt oder die 4. Sache ist, dass der Muslim, nachdem er seine Akida also richtig gelernt hat, weil die Akida muss mit Wissen sein. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, der jemanden blind folgt, im Glauben, sein Glaube wird nicht angenommen. Du kannst einem Scheich blind folgen, zum Beispiel, wenn du nicht die Kraft hast, bestimmte Beweise zu finden, in was? In Fiqh. Aber in Akida, ich sage ja nicht in Akida, in den, sondern Aslud-Din, also der Fundament der Religion, da kannst du niemanden blind folgen. Du musst, was es deiner Religion angeht, im Klaren sein, mit Beweisen. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Weiß es mit den Beweisen und lerne es mit den Beweisen gut, dass es keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Imam Qurtubi und Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Imam Ibn al-Qayyim, mathalan, sagt, die angeborenen Eigenschaften eines Menschen, zum Beispiel, ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Seelen, also den Seelen sagte, Elestu bi Rabbikum, allen Seelen, bevor sie sich mit ihren Körpern verbunden haben, schon damals, sagte Allah zu den Seelen, Elestu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Qalu bala shahidna ala anfusina. Und sie sagten, gewiss, sicher bist du unser Herr. Und wir bezeugen gegen uns selber. Wir sind Zeugen gegen uns selber. Warum? Damit sie Yomul Qiyamah keine Entschuldigung finden, dass sie sagen, wir haben nicht gewusst. Oder unsere Väter waren Kuffar. Subhanallah. Dann sagt er, Tawhid al-Rububiyyah, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erkennst, dass er alles erschaffen hat, dass er die Sonne. Die Propheten haben alle mit Tawhid al-Rububiyyah begonnen. Und die Mushrikin haben alle Tawhid al-Rububiyyah anerkannt. Oh, ihr Ungläubigen, ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der die Sonne rausgibt? Sie sagen, ja. Ist nicht Allah der Einzige, der die Welt erschaffen hat und die Sterne und die Sonnensysteme und... Sagen, ja. Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht der, der euch ernährt? Die sagen, ja. Afala tattaqun? Habt ihr denn keine Angst? Afala ta'qilun? Habt ihr keinen Verstand? Subhanallah. Fa'budullahe. Malekum in ilahin. Allah müsst ihr anbeten. Mit dem Rububiyyah haben die Propheten die Tawhid al-Uluhiyyah. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Herr ist. Und wenn du das erkannt hast, wie sagt man das? Zieht das mit sich. Also was ist die Folge davon? Dass nur er angebetet werden darf. Und Ibn al-Qayyim sagt, die Fitra alleine, die angeborenen Eigenschaften. Und was ist die angeborene Eigenschaft? Wenn ein Kind zur Welt kommt, er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher ist und dass nur er Gott ist. Und es gibt keine anderen Götter. Das ist alles ein Schwachsinn. Das weiß jedes Kind. Wenn du ihn lässt, dass er so aufwächst, was sagt Nabi sallallahu alaihi wa? Jedes Kind wird mit gesunden, angeborenen Eigenschaften geboren. ثم والداه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. Und dann machen seine Eltern aus ihm einen Juden oder einen Christen oder einen Feueranbeter. Die Eltern machen das aus ihm. Aber wenn du ihm den freien Lauf geben würdest, dann würde er erkennen, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala Gott ist. Aber er würde nicht wissen, wie er ihn anbeten soll, ohne Koran, ohne Risala. Risala zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oder Risala von irgendeinem anderen Propheten. Aber dass er weiß, dass Allah der einzige Gott ist, dass er angebetet werden muss, das weiß er. Sagt Ibn al-Qayyim, nur das alleine ist das Beweis gegen ihn. Und wenn er Yom al-Qiyamah kommt, er hat keine Entschuldigung. Wallahi, er hat keine Entschuldigung, auch wenn er Koran nicht gehabt hat. Aber Allahs Gnade, Rahme ist, dass er ihn nicht bestraft. وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْسَ رَسُولَ. Weil er wird, Yom al-Qiyamah, wird er sich erinnern. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. An dem Tag wird sich der Mensch erinnern, was los war. An dem Tag wird er sich erinnern. Oder in einer anderen Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ ذِكْرًا. An dem Tag wird sich der Mensch erinnern. Aber was wird ihm die Erinnerung nützen? Und er wird sagen, wir haben Schirk gemacht. Aber er wird sich nicht entschuldigen können, um zu sagen, ja, unsere Väter haben auch Schirk gemacht. Weil der hat gegen sich bezeugt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Und wir haben kein Volk. Wir haben niemanden bestraft, bis wir ihm nicht einen Propheten geschickt haben. Was sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن إلا دخل النار. Über mich wird kein Jude und kein Christ hören und danach nicht glauben, dass er am Ende nicht in Jahannam landet. Nur hören. Es gibt Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, er sagt, er ist ein Prophet, er ist von Gott gekommen, er hat mit sich das heilige Buch Koran, bezeugt, dass die früheren Propheten alle Propheten sind und seine Brüder und Isa a.s. Allahs Sklave und Knecht ist, genau wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er braucht nicht glauben, er kommt in die Hölle. Alles. Und das gilt nicht nur für Juden und Christen, für alle. Für alle gilt das. Und das ist genug als Beweis, Hujje, also als Argument gegen ihn. Versteht ihr das? Also er ist ein Ungläubiger. Wird allein bestrafen? Es hängt davon ab, ob Argument zu ihm gekommen ist oder nicht. Versteht ihr das? Allah subhanahu wa ta'ala bestraft niemanden, bevor Argument ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi, über mich wird nicht hören, wird niemals hören, kein Jude und kein Christ. Nur, dass er hört, Muhammad ist gekommen. Wie sie früher gesagt haben, wo Salman al-Farisi, was wurde ihnen gesagt? Es gibt einen Mensch, der sagt, er ist ein Prophet. Abu Sufyan, als er Muschrik war, als man ihn in Scham also verhaftet hat. Was wurde gefragt? Er sagt, er ist ein Prophet von Allah. Vom Gott, Prophet Gottes. Halas. Wer nicht annimmt, ist als Kafir. Kafir war er sowieso. Aber er ist jetzt Kafir und wird noch bestraft. Er hat keine Entschuldigung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, nur die Fitra alleine ist schon ein Beweis gegen dich. Und Koran ist der Stempel. Halas. Nachdem hast du überhaupt keine Entschuldigung mehr. Menschen, die in ihren Vitrinen also Koran stehen haben und sowas als Dekoration. Und die glauben, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ. Und die glauben, die tun was Gutes. Die glauben, die sind Muslime. Aber die haben mit dem Islam nichts zu tun. Wallahi. لَا حَوْلَ لَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Und neben dem Koran gibt es auch noch viele andere. Also den Koran in die Vitrine stellen. Neben dieser Krankheit gibt es auch andere. Nationalismus. Ich bin Türke. Ich bin Muslim. Ich bin Ägypter. Ich bin Muslim. Ich bin Afghaner. Ich bin Taliban. So? Ist das nicht so? Aber er hat keine Ahnung von Religion, subhanallah. Er hat sich von der Religion umgedreht. Taib. Der Scheich sagte im vierten Punkt, der Muslim muss sich mit dem Iman bewaffnen. Was bedeutet das? Du musst dich jetzt zum Beispiel, wo du in Frieden lebst, du hast keine Probleme, du hast was zum Essen, du hast was zum Anziehen, du kannst auf die Straße rausgehen und du brauchst keine Angst haben, dass irgendwo ein Sniper dich im Visier hat. Jetzt musst du dich mit dem Iman ganz, ganz bewaffnen und stark werden. Weil morgen, wenn die schweren Tage kommen, wirst du, wie man schön bei uns sagt, wie eine Fliege ohne Kopf. Du weißt nicht, was du machst. Du weißt nicht, wohin du gehst. Du weißt nicht, wen du dich anschließt. Weil wenn du dich dieser eine Gruppe anschließt, wirst du in der Jahannam landen. Wenn du dich der anderen Gruppe anschließt, wird man dich jagen. Und du wirst es dir überlegen. Dem oder dem. Und dann wird vielleicht ein deine Seele rauskommen, Muzabzabin beine haula, Muzabzabin beine dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Immer dazwischen. Schließen sich nicht denen an und schließen sich nicht denen an. Die wissen nicht. Sitzen auf zwei Sesseln, wie Munafikin. Wenn die Muslime gewinnen, dann sagen sie, wir waren ja Muslime mit euch, ich bin Mohammed, ich bin Said, ich bin Omar. Und wenn die Kuffar gewinnen, sagen sie, waren wir nicht diejenigen, die euch von diesen Terroristen und Wahhabiten also beschützt haben? Waren wir nicht die, die diese Terroristen-Idee, wie sagt man das, entdeckt haben und sie, wie sagt man das, aufgedeckt haben? Waren wir nicht diejenigen? Das machen heute die Munafikin. Die Munafikin, die sich an Muslime kommen zu Kuffar und sagen, wisst ihr, dass diese eine Gruppe von Wahhabiten, die nehmen die Demokratie nicht an. Sie sind gegen die. Wisst ihr das? Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr was? Und Subhanallah. Und wenn die Muslime gewinnen, am Ende kommen sie und sagen, Wallahi, und schwören auf Allah, Subhanahu wa ta'ala. Wir wollten nur Gutes. Wir wollten. Genau wie die Munafikin zu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Die Munafikin damals. Heute versuchen Leute, die also Murji und Jahmiya und diese Sekten heute, wenn sie über den Tekfir reden, untertreiben sie Tamamen. Und die anderen übertreiben. Aber die, die untertreiben, sind immer schlimmer als die, die übertreiben. Und Murji'a, wie Salafu Salih sagt, Murji'a sind schlimmer als Khawarij. Bei den Khawarij ist es klar. Er hält Schwert und sagt, du bist Kafir, ich töte dich. Und dann musst du schauen. Aber die Murji'a nicht. Die Murji'a erklären die ärgsten Kuffar als Gläubige. Was willst du da machen? Kein Mensch kennt sich dann am Ende aus. Du hast eine Gruppe, du hast drin alles Mögliche. Alle möglichen Sekten. Die Sekten heute zum Beispiel, manche, die einen islamischen Staat wollen. Die schauen nicht auf dem Programm, wie sie zum islamischen Staat kommen. Sie wollen den islamischen Staat. Mit den Schia, mit den Kuffar, mit den Mushrikin, mit den Shayatin, mit den Juden. Wir bauen einen islamischen Staat auf. Auf welchem Fundament bauen wir das auf? Auf Koran und Sunna? Oder auf irgendeine eine Idee, wie die Hizb ut-Tahrir zum Beispiel? Die sind so. Die wollen einen islamischen Staat, egal wie. Egal wie. Mit Schia arbeiten, kein Problem. Die wissen nicht, dass die Schia richtige Schlachter sind. Einmal nicht aufgepasst, habe ich dir schon eins verpasst. Einmal nicht aufpassen, sofort hast du Messer in der Kehle. Immer waren die Rafida so. Die schlimmsten Feinde von Islam sind die Schia. Isna Asharia, die Rafida, die Iraner und die Iraker. Also die im Irak, die Schia im Irak, sind die schlimmsten Feinde vom Islam. Schlimmer als Juden. Und es gibt keinen Zweifel daran. Wer die schiitische Akida gelernt hat, weiß das. Subhanallah, die Leute können nicht zwischen Muslim und Kafir unterscheiden. Was wollte ich eigentlich sagen über die Murji'a? Die versuchen immer, den Takfir zu verbieten, indem sie sagen, die Munafikin haben zur Zeit von Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gelebt. Und Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hat sie nicht als Kuffar erklärt. Warum hat er das nicht gemacht, Sallallahu Alaihi Wasallam? Jedes Mal, wenn sie einen Kufr begangen haben, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ist mit dem Beweis gekommen, La tathirukat kefertum bade imanikum, zum Beispiel. Tut euch nicht entschuldigen, ihr seid Ungläubige geworden, nachdem ihr Gläubige wart. Was haben die gemacht? Die einen haben gesagt, Wallahi, wir haben nicht gemacht. Wir haben nicht gemacht. Ja, sagt, ich habe nicht gemacht. Du brauchst zwei Zeugen, ein Zeuge reicht nicht. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, glaub dir, ich glaube dir, aber ich kann nichts tun. Scharia ist Scharia, zwei Zeugen. Wo sind zwei Zeugen? Es gibt keine. Nur du hast ihn gehört, der zweite hat ihn nicht gehört. Er sagt, Wallah, ich habe nicht gesagt. Er lügt. Einer der Sahaba ist gekommen und hat zu Rasul Sallam gesagt, Wallah, ja Rasul, ich habe eine Frau mit einem anderen Mann gesehen. Er hat gesagt, kannst du sie zwingen, dass sie zugibt, dass sie das gemacht hat? Er sagt, nein. Hast du vier Zeugen? Sagt er, nein. Er sagt, dann lass sie los. Scheide sich von ihr. Aber Rasulullah, ich habe sie gesehen. Sag ich, glaube dir, dass du sie gesehen hast. Aber ich kann nichts machen. Entweder vier Zeugen oder dass sie zugibt, dass sie es gemacht hat. Das ist Scharia. So ist die Scharia. Wenn sie nicht zugibt, ich kann nichts machen. Genau die Munafikin. Sie sagen, Wallahi, wir haben nicht gemacht. Wir haben nicht gemacht. Wallahi, wir haben das nicht gemacht. Schlecht. Lügner. Dass er sagt, Wallahi, ist wie ein Kinderspiel für ihn. Ich schwöre auf Allah. Das ist wie ein Kinderspiel für ihn. Wie guten Tag. So sind die Munafikin. Und die anderen sagen, Wallahi, wir haben das gemacht, aber wir machen Tauba. Verzeih uns. Oder bitte Allah, dass er uns verzeiht, oh Rasulullah. Deswegen hat Rasulullah gegen die Munafikin nichts machen können. Wenn jemand von denen Kufr gemacht hätte, offensichtlich Zeugen Halas, hinter Al-Amr. Aber Rasulullah, er wusste, dass sie Kuffar sind. Was hat er gesagt? Ich will nicht, dass die Menschen sagen, Mohammed tötet seine Freunde. Er tötet sie ohne Beweis. Was ist Beweis? Beweis ist, dass Allah ihm das gesagt hat. Das sind Kuffar. Diese Gruppe sind Kuffar. Sogar die Sahaba haben gewusst, dass sie Kuffar sind. Sogar der Sohn von Abdullah ibn Ubay ibn Salul hat gewusst, dass sein Vater Kafir ist. Er sagt, oh Rasulullah, lass mich diesen Kafir töten. Seinen eigenen Vater. Hat es gewusst? Rasulullah sagt, das geht nicht. Wir haben keine Beweise gegen ihn. Geht nicht. Er hat ihm nicht gesagt, Ittaqillah, mach kein Takfir. Das hat er nicht gesagt. Er hat ihm gesagt, das geht nicht. Wir haben keine Beweise. Ich will nicht, dass die Leute sagen, Mohammed tötet seine Freunde. Aber wenn jemand offensichtlich einen Kufr gemacht hätte, wie zum Beispiel Musaylima Kezzab oder die Murtadin, was hat Abu Bakr gesagt? Wallahi, ich werde sie bekämpfen, wegen Iqal werde ich sie bekämpfen, wegen diesem Seil. Ich werde sie deswegen, okay, wenn wir sagen Iqal in der Zeit, ist es der Seil, mit dem man ein Kamel bindet. Und in unserer Zeit, wenn wir sagen Iqal, dann ist es das, was du am Kopf trägst. Taib, nachdem der Mensch sich mit dem Iman richtig befestigt hat und sich im Klaren ist, dass das, was Allah ihm versprochen hat, auf dieser Welt passieren wird. Du weißt es wird passieren. Du wirst nicht sagen morgen, ich habe Islam angenommen, aber es war nicht die Rede von, könnt ihr euch erinnern, wo wir das gesagt haben? Du hast Islam angenommen und dann morgen, wenn es gefährlich ist, sagst du, es war nicht die Rede vom Kampf. Warum haben sie uns umzingelt? Nein, die Muslimin sagten was? Hada ma wa'adana Allahu wa Rasul. Das ist das, was Allah uns versprochen hat und sein Prophet. Halas. Das ist die Religion. Wir sind auf einer Probe. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ Von denen, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا أَحَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ Unter den Gläubigen gibt es richtige Männer. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala, sie halten sich an den Vertrag, den sie Allah subhanahu wa ta'ala gegeben haben. Und welcher ist das? هذا ما وعدنا الله ورسوله. Als die Gläubigen die Kuffar gesehen haben, dass sie umzingelt haben. Was sagten die Gläubigen? Das ist das, was Allah uns versprochen hat und sein Prophet. Wir haben gesagt, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Damit haben wir unterschrieben, Ja, Rasulullah, wir werden mit dir gehen bis zum Tod. Was sagten die Ansar? Esad ibn Abi Zurara, der Führer der Ansar, also von den Ahlul Medina. Esad ibn Abi Zurara, was sagt er? Nabi Sallam hat sich umgedreht. Also, wollt ihr kämpfen oder nicht? Also, was sagt er? Wallahi, Rasulullah. Wir werden sicher nicht so sein wie die Benu Israel, als sie zu Musa sagten, geh du und dein Gott und kämpfst und wir werden hier warten und abwarten, wer gewinnt. Wir werden das nicht machen. Ja, Rasulullah, Wallahi, wir werden mit dir gehen. Wenn du über das Meer gehst, wir gehen mit dir. Wo du hingehst, wir gehen mit dir, auch wenn wir dabei alle ums Leben kommen. Wir haben unser Wort gegeben, dass wir mit dir zusammenstehen werden. Das ist die Religion, das ist der Glauben, subhanallah. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Taib, weil der Muslim weiß, dass es Probleme geben wird, nachdem er sich mit dem Iman richtig bewaffnet hat. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Wenn du jetzt in dieser Zeit stark bist und kräftig bist und das erwartest, was Allah dir also versprochen hat, dass es kommt, und das ist der Kampf zwischen Tawhid und Schirk, wenn es passiert, dann bist du nicht überrascht. Du hast es sowieso erwartet. Das ist das, was du wolltest. Subhanallah. Nicht, dass du dann kommst und sagst, von wo ist das plötzlich? Was sind so viele Waffen und so? Was wollen diese Leute von mir? Ich will doch nur kurze Hose haben und einen langen Bart. Sonst will ich gar nichts. Subhanallah. Wo ist Tawhid? Wo ist die Demokratie? Auf der anderen Seite, also das Gegensatz von Tawhid. Wo sind die Tawagid? Wo sind die Mujahideen? Wo sind die Hurulain? Da sitzt die Moschee und mit einem vollen Magen reden wir über die Hurulain. Das ist leicht. Aber wenn du dich jetzt vorbereitest, wenn die Probleme dann kommen, du wirst einen klaren Verstand haben. Du wirst nicht wirst du nicht sein, sondern bei dir wird alles klar sein. Du wirst einen Platz bei der Umma finden. Das ist mein Platz, halas. Aber einer, der kommt, er kennt sich nicht mehr aus. Warum? Er hat sich nicht vorbereitet. Wie heißt dieser Käfer, der den ganzen Sommer herum... Ja, und wenn Winter kommt, geht er von einer zur anderen, also Insekten, um Zuflucht zu finden. Grille, ja? لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيوة. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. Wenn du dich jetzt vorbereitest, heute kommt einer zu mir und sagt mir, wie die Menschen auf der Straße und allgemein, wie reagieren die auf dich so? Also mit dem Bart und mit den langen Haaren und mit den kurzen Hosen. Auf dich sage ich mal, ich bin immer in Bereitschaft. Nein. Normal, das interessieren mich die Menschen. Die Menschen interessieren mich nicht. Mich interessiert niemand, Alhamdulillah. Ich gehe meinen Weg, jeder geht seinen eigenen Weg. Österreich ist ein demokratischer Staat, die Recht geht voll raus. Jeder darf machen, was er will. Halas. Subhanallah. Jetzt bereitest du dich vor und nachdem du dich vorbereitet hast und dich bewaffnet hast mit einem richtigen Iman, ist Tawakkul. Dann verlässt du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast dich vorbereitet für das, was kommt. Du bist dir im Klaren, was es deine Religion angeht, weil du hast sie gelernt. Es ist nicht Religion, die du geerbt hast. Sagst, ich bin Türke, ich bin. Nein, du hast die Religion gelernt. Geerbt, die Religion kann man nicht erben. Vielleicht, wenn dein Vater Muslim ist und du als Kind, die Leute sagen, er ist Muslim. Weil er wird seinem Vater zugesprochen. Solange du groß bist, wird nicht mehr auf deine Väter geguckt, sondern auf dich. Auf deine Taten. Hast du den Glauben oder hast du den Glauben nicht? Dein Vater hat mit dir nichts mehr zu tun. Und diese Sachen sind natürlich auf dieser Welt. Auf der anderen Welt, das sind also andere Sachen. Inshallah, darüber werden wir das nächste Mal reden. Taib. Dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt und dass man sich der Religion zuwendet, aber dass man sich ganz fest anschließt, den Mu'minin. Dass du dich denen ganz fest anschließt und egal was passiert, du bist bereit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Du hast dich vorbereitet mit dem Iman, erste Sache. Zweite Sache, du hast dich auf Allah verlassen, weil dass du dich auf Allah verlässt, ohne irgendeinen Hintergrund, das ist lächerlich. Du hast nichts getan. Du musst dich vorbereiten und dann auf Allah verlassen. Wie dieser eine gekommen ist zu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, er hat sein Kamel hat er gelassen. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fragt ihn, wirst du ihn nicht zubinden? Sagt er, ich habe mich auf Allah verlassen. Er sagt, binde ihn zuerst zu und dann verlass dich auf Allah. Wenn nachdem du ihn zugebunden hast, wenn irgendwas passiert danach, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber wenn du ihn so lässt, er wird sicher abhauen. Das ist ein Kamel. Ja? Du auch. Du kannst nicht sagen, Wallah, ich verlasse mich auf Allah, wenn es kommt. Wenn es kommt, du wirst dich gar nicht mehr auskennen. Du wirst dich dann Schiern anschließen oder Emir Tö oder Hauptsache, die sind Muslime. Oder du wirst dich irgendeinem Hodja anschließen, hinter dem du nicht einmal Alhamdulillah, Rabbil Alamin sagt, er geht schon auf Sajda. Nicht auf Ruku, das wäre noch irgendwie gut. Wallahi, ich habe das gemacht. Und ein Mensch, ich denke mir, Wallahi, das ist, was soll das? Da habe ich gesagt, ich bete nie wieder hinter diesem Mann. Nie wieder. Nie wieder. Beruhigung? Nennt man das Beruhigung? Nein, dass du dich zum Beispiel, du bist nicht konzentriert, du bist beruhigt im Qiyam. Und dann beruhigst du dich auf dem Ruku. Ihtidal. كيف يقال؟ قائم عمد باللغة الألمانية يعني auf Deutsch. لا nicht die hintere Ruhe, sondern die äußerliche. Zum Beispiel, du kannst nicht Sajda so machen und wieder auf. Sondern du musst dich auf das Sajda beruhigen. Und dann wieder aufstehen. Aber das ist so. Gelassenheit. Ja. Gelassenheit, ja. Ja, aber du kannst das nicht. Du kommst, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, du hast nicht einmal Alhamdulillah Rabbil Alamin gesagt, er geht auf Ruku. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er Fatiha gelesen hat. Wie? Wie ist das möglich, meine ich? Die DVD 2 oder 4 Mal, dann schnell. Ja. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mit dem Tawakkul gehört auch Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die Ibadah ist auf zwei Sachen aufgebaut. Könnt ihr euch erinnern, die wir gesagt haben? Die Ibadah. Auf was? Auf Angst und auf? Hoffnung. Angst auf einer Seite und Hoffnung. Darauf ist Ibadah aufgebaut. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِمَانًا. Die, also Allah subhanahu wa ta'ala redet über die Gläubigen. Über Gläubigen, die uns als Beispiel, also die wir als Beispiel nehmen müssen. Ha? Welche sind das? الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ. Das sind die, denen Menschen sagten, einige Menschen haben euch umzingelt. Sie haben sich wegen euch versammelt. Fachschauhum. Und ihr solltet Angst vor denen haben. Weil die sind ziemlich viele. Mehr als ihr. Auf jeden Fall. Versadehum imana. Diese Sache hat ihn den Glauben nur verstärkt. Und nur vergrößert. Ihr Iman ist größer geworden. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ist uns genug. Und das ist der beste Helfer und Schützer. Beschützer. Stellt euch vor, jetzt kommt jemand und sagt zu uns, Wallahi, einige Leute haben sich draußen wegen euch versammelt. Gibt es hier einen Hinterausgang? Wir sind immer nur in kleinen Gruppen gewonnen, nicht in großen. Na, auf jeden Fall. Jemand kommt zu uns und sagt, Wallahi, einige Leute haben sich draußen wegen euch versammelt. Okay. Es sind viele, es gibt... Ha? Gehen wir raus. Schauen wir mal. Ja. Man muss immer eine Waffe dabei haben. Nein, man muss sich mit einer anderen Sache bewaffnen, das ist Iman. Das ist Iman und das ist, dass man sich auf Allah richtig verlässt und dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala Angst hat und dass man Hoffnungen, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe hofft. Weil nur Sieger ist nur der, dem Allah den Sieg gibt. Und geholfen ist nur der, dem Allah subhanahu wa ta'ala hilft. Wie will dir Allah subhanahu wa ta'ala helfen? Haram ist dein bester Freund. Haram ist jemand, der sich nie von dir trennt. Und du bist der sagt, ich will mit dem Haram nichts zu tun haben. Du bist der. Wenn du sagst, Allah hat das so gewollt, dass ich Haram mache, dann bist du was? Dann bist du Jibriya, das ist eine Kafir-Sekte, die sagen, alles was ich mache, ist Ibadah. Weil alles, was ich mache, Allah wollte das. Auch wenn ich Zina mache, das ist Ibadah. Weil Allah will das. Das sind die Jibriya. Und die Qadariya sagen, nein, Allah hat damit nichts zu tun. Allah weiß nicht einmal, was passieren wird. Und Allah hat deine Taten nicht erschaffen. Du bist der Herr deiner Taten. Und du machst, was du willst. Allah weiß nicht, was passiert. Das sind die Qadariya. Auch Kuffar. Subhanallah. Was macht der Muslim, ein richtiger Gläubiger, was sagt, ich mache das, was mir Allah befohlen hat. Und sein Prophet, es gibt keinen Unterschied zwischen Befehl von Allah und seinem Propheten. Das ist das Gleiche. Und ich halte mich fern von dem, was Allah mir verboten hat und sein Prophet. Das, was passiert oder was passieren wird oder was passieren könnte, das interessiert mich nicht. Ich mache das, was mir befohlen wurde, deswegen wurde ich erschaffen. Wer sowas macht, findet keine Probleme. Wallahi, er findet keine Probleme. Aber jeder, der sagt, Wallahi, wenn ich so einen langen Bart lasse, ich werde ja nicht heiraten können. Kein Mädchen wird mich wollen, schau mich an, wie ich aussehe. Als wäre ich von Tora Bora gekommen. Wallahi, einer, der so denkt, Subhanallah, das ist doch unmöglich, Subhanallah. Ich kann so einen langen Bart nicht lassen, ich werde nicht heiraten. Subhanallah, Wallahi, ehrlich gesagt. Abdullah Rabbilani, das ist nur als Beispiel, nicht als Angeber, das ist im Islam verboten. Ich würde nicht heiraten, wenn ich keinen Bart hätte. Die würden sagen, nein. Mach einen Abgang, Mensch. Komm ja nicht wieder vor die Tür ohne Bart. Wallahi. Subhanallah. Sei Allah subhanahu wa ta'ala, unterwirf dich Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten. Das, was passiert, danach, Allah hat für dich das Beste vorbereitet, inshallah ta'ala. Sei Allah tabaraka treu und seinen Propheten. Sei treu. Weißt du, was Treuheit bedeutet? Sagt man das so, oder? Ja. Treu. Ha? Treue und Ergebenheit, ist das gleiche? Nicht wirklich. Al-Muhim. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah hat niemals geheiratet. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, von dem wir heute Akide lernen und Fiqh lernen und die arabische Sprache und Imam Ahl Sunnah wal Jama'ah oder einer von den Immatu Ahl Sunnah wal Jama'ah, hat nie geheiratet. Hat sein ganzes Leben dem Islam gewidmet, hat sein ganzes Leben gekämpft. War Mujahid fi Sabilillah, hat mit dem Schwert gekämpft. Und er war etwas noch Besseres. Er hat mit dem Kalem gekämpft. Nicht, dass ihr jetzt versteht, einer mit Kalem ist besser als ein Mujahid. Das, was Sheikhul Islam ibn Taymiyyah gemacht hat, sein Dschihad bil Kalem war besser als sein Dschihad mit Schwert. Weil es unterscheidet sich von Menschen zu Menschen, von Situation zu Situation. Manchmal ist nicht Dschihad Fardul Ain. Es ist Fardul Kifaya. Also eine Gruppe reicht, um die Kuffar zu erschrecken und zu verjagen, weit von den islamischen Grenzen. Denn er fällt nicht einmal ein, dass sie angreifen. Als, versteht ihr? Manchmal ist es Pflicht, dass jeder kämpft. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah hat seine Pflicht. Also er hat gezeigt, was in dieser Glauben bedeutet. Er hat gezeigt, was Allah und sein Prophet ihm bedeuten. Jeder, der Arabisch kann und jeder, der die Bücher von Sheikhul Islam ibn Taymiyyah liest, sieht und weiß, wer Sheikhul Islam ibn Taymiyyah war. Wallahi. Ein richtiger Mujahid, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Er hat nie gegen sich selber gekämpft. Er hat nie wegen sich selber gekämpft. Er hat seinen Stolz unter dem Teppich gekehrt. Nie wegen sich selber. Nie. Wisst ihr, was die Ulema in seiner Zeit gemacht haben? Sie haben ihn als Kafir erklärt. Sheikhul Islam, Kafir, soll getötet werden. Ja? Dann haben sie ihn in den Knast gesteckt. Dann haben sie zu dem Imam gesagt, töte ihn. Der Khalifa, töte ihn, töte diesen Mufsid. Er macht Fassade auf der Erde. Wer waren diese Schuyuch, diese Ulema? Mu'tazila, Jahmiyyah. Sufi. Och, okay, Sufis waren nicht so nah zu den Herrschern. Sie haben sich immer in die Moschee verkrochen und immer so gemacht. Aber die anderen, die Mu'tazila, waren gefährlich. Die waren immer in der Nähe vom Khalifa. Auch dieselben, die Imam Ahmed, also der Grund war, dass Imam Ahmed verprügelt wurde. Was war mit Sheikhul Islam ibn Taymiyyah? Jahrelang war er im Gefängnis. Jahrelang. Vor seinem Tod zum Beispiel ist einer gekommen und es ist ihm eingefallen. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ist krank geworden und die Menschen draußen haben das gehört. Er ist im Knast. Ja? Er ist zu ihm gekommen und wollte sich von ihm bei ihm entschuldigen und so. Was hat Sheikhul Islam gesagt? Hat er gesagt, jetzt bist du gekommen? Ich will dich nicht sehen. Nein. Er hat gesagt, ich habe jeden verziehen. Was es mich angeht, was ihr mit mir gemacht habt, ich habe jeden verziehen, was es mich angeht. Aber was es Allah angeht und seine Religion, wenn ihr nicht Tauba macht zu Allah, dann werdet ihr große Probleme haben mit Allah. Aber was es mich angeht, ich bin sowieso nichts. Ich bin ein Staub, ein Korn, ein Staubkorn im Universum. Ich zähle sowieso nichts. Subhanallah. Er hat sich bei Allah erniedrigt und Allah hat ihn groß bei den Menschen gemacht. Und der größte Stolz, den ein Mensch erreichen kann, und Ehre, ist Erniedrigung zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Dass du dich zu Allah erniedrigst, dass du dich vor ihm, subhanahu wa ta'ala, erniedrigt fühlst, bis zum geht nicht mehr. Dass deine Tränen zum Beispiel auf den Wangen als Erniedrigung zu Allah, subhanahu wa ta'ala, das ist Stolz. Menschen, wallah, ich habe Leute gesehen, er ist ein Alim, im wahrsten Sinne des Wortes. Egal, was du ihn fragst, im Harem, in Medina oder in Mekka, er sagt, ich weiß nicht. Ich bin, so in dem Sinne, ich lass mich, Mensch, ich bin ein Sterblicher. Er will sich nicht wichtig machen, er will sich nicht, ich bin, komm zu mir, Leute. Noch schlimmer ist der sagt, komm zu mir, Frauen. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi, der Mensch glaubt, er ist was, aber in Wirklichkeit ist ein Mensch ohne Din überhaupt nichts. Taib. Der Scheich sagte hier, der Mensch muss, also einer der Voraussetzungen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wo sind wir stehen geblieben? Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen müde. Ich habe heute ein bisschen nach der Arbeit geschlafen. Heute geht es mir nicht so gut. Das wirst du löschen. Ich meine das, was ich jetzt gerade also. Wegen Müdigkeit. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich werde so leicht müde. Das geht weg. Also über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Al-Muhim, nachdem er im Knast war und Prügel bekommen hat und die haben Fatwa über ihn gegeben, ein anderer Khalifa hat den Khalifa gestürzt und ist auf den Thron gekommen. Das erste, was er gemacht hat, hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah aus dem Knast geholt. Und hat alle Ulema versammelt, alle Feinde von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Und er hat sich die angeschaut und hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah genommen. Und die anderen waren, halas, er hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah privat genommen, in einem privaten, also Raum, Residenz. Ihr sagt, schau, was denkst du über die? Ich sage, ja, das sind Ulema, wir haben keine besseren als die. Sagt schon, Fatwa. Der hat gesagt, du bist Kafir. Der hat gesagt, du musst getötet werden. Der hat gesagt, du stiftest Unruhe auf der Welt. Schau, was die machen. Die sagen, du bist Mubtadiya. Du sagst, dein Glaube ist nicht richtig, deine Akhida ist batil. Schau, was die Fatwa überlegen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, ich habe sofort gewusst, er will, dass ich Fatwa mache, dass er sie fertig macht. Warum? Weil sie waren einmal mit ihm schon. Er war schon einmal Khalifa. Aber der Khalifa, den er gestürzt hat, hat mit Hilfe von diesen Ulemaen die haben ihn verlassen. Als dieser Khalifa geworden ist, sie haben ihn verlassen, haben den genommen. Und dann, als der wieder stark geworden ist, hat eine Gruppe um sich gesammelt, hat den angegriffen, hat ihn gestürzt. Und der ist wieder Khalifa geworden. Und dann wollte sich an die Ulema rächen. Und wie macht er das? Hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gerufen. Dass sie in Fatwa unterschreibt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, ich habe sofort gewusst, er will sich an die rächen. Und sagte, ja, das sind die größten Ulema heute, es gibt keine besseren als die. Wenn du die tötest, wer wird den Menschen den Islam beibringen? Wer? Subhanallah. Und er wollte sich nicht rächen. Warum? Er hatte was anderes, was Besseres vor. Er wurde dann freigelassen. Er hat dann weiter Durus gegeben in Masajid. Die Moscheen waren voll auf seinen Vorträgen. Shabab haben sich gesammelt. Leute haben gesehen, wer Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ist. Wie ein Felsen. Er wackelt nicht je nach der Situation. Manchmal ist er mit denen, manchmal ist er mit der Sekte, manchmal ist er mit dieser Partei. Je nach. Sondern er bleibt immer treu Allah und seinen Propheten, egal was passiert. Halas. Wie sagt der Shair? وَلَوْ قَطَعَ إِدَاءِ كَفِّي وَسَاقِ. Auch wenn der Feind meine Hände und meine Füße schneidet, ich weiche von diesem Weg nicht ab. Subhanallah. Halas. Das ist ein Bruder, der in Guantanamo war, hat das geschrieben. Ein Schier, ein paar Gedichte. Ein Gedicht, also Reime sind das. Klingt sehr schön, aber ich kann es leider nicht auswendig. Mir sind nur ein paar Sachen im Kopf geblieben. Inshallah, irgendwann werden wir das gemeinsam anschauen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat weiter Durus gemacht. Er hat sich um die Ulema nicht gekümmert. Was haben sie gemacht, diese Ulema? Einer von denen sagte, Wallahi, wir haben keinen gesehen wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wir haben alles Mögliche gemacht, dass wir ihn fertig machen. Und als er die Möglichkeit hatte, uns fertig zu machen, aber im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zu dem Khalifa gesagt hat, töte sie alle, die würden alle geschlachtet werden, öffentlich. Für Verrat zum Beispiel oder sowas. Die Imame konnten das, die viele Khulafa früher, oder nicht Khulafa, sondern die unter ihnen, Prinzen, Emirs zum Beispiel, die ungerecht waren, konnten das gut ausnutzen. Ja, sie haben die Beweise aus Koran und Sunna gefälscht. Sie sagen, für Verrat wird man getötet. Und die haben mich verraten, also getötet. Kalas, kannst du was sagen? Wenn du was sagst, auch. Wenn jemand dich verteidigt, auch. Es gibt genug Muslime zu töten. Deswegen bist du ruhig und alles. La hawla wa la quwwata illa billah. Die sagen, Sheikh al-Islam, als er die Möglichkeit hatte, uns alles zurückzuzahlen, er hat es nicht gemacht. Er hat gesagt, lass sie. Und er sagt bei den Menschen, Subhanallah, was ist das für ein Mensch, der so macht? Subhanallah. Und das wirkt sich sehr, sehr positiv aus auf die Menschen. Subhanallah. Bei uns ist es anders. Wenn jemand dir etwas macht, Allah, du hast einen Plan gemacht, in 25, 24 Stunden, diese Person ist weg. Du hast einen Plan gemacht, wie du ihn fertig machst. Du hast nicht im Hinterkopf zu sagen, Wallah, er ist ein Muslim. Das, was er gemacht hat, vielleicht hat er aus Unwissen gemacht. Er wollte das nicht. Er hat so, dass du ihn eine Entschuldigung findest. Hm?